Laut einer Statistik des Kuratoriums für Verkehrssicherheit verletzen sich jährlich mehr als 45.000 Personen auf Österreichs Skipisten. Speziell im professionellen Skisport steigt die Zahl der gefährlichen Stürze. Viele Faktoren tragen zu diesen schweren Stürzen bei. Unter anderem kann auch das Material eine Rolle spielen. Das heißt, der Ski selbst, die Skibindung oder der Skischuh. Hans Wohlvater, Rennsportleiterassistent der Firma Marker Völkel, ist für die Rennskientwicklung und Weiterentwicklung sowie für die Skiausstattung der Athleten zuständig. Seiner Meinung nach spiele das Material bei den meisten Stürzen keine tragende Rolle. Außerdem wäre im Moment eine Veränderung beim Ski selbst nicht sinnvoll. Es würde die Gefahr für die Rennläuferinnen und Rennläufer nur erhöhen. Weil sich die Fahrer eben an diesem Material, so wie wir es jetzt haben, schon gewöhnt haben. Druckzeug, rädernde Ski, das bringt gar nichts, weil dann müssen sie die Live voll wieder umstellen. Der Spezialist, der auch lange Zeit der Servicemann des US-Rennfahrers Ted Ligety war, sieht dennoch Veränderungspotenzial bei der Skibindung. Der Bindungsmechanismus ist gleich wie vor 25, 30 Jahren. Ich gehe eher in die Richtung, die Bindungssysteme komplett neu zu überdenken. Doch die Skiindustrie hat nicht die Möglichkeit, solche Materialveränderungen einzuführen. Der Internationale Skiverband, kurz genannt FIS, gibt beim Material genaue Richtlinien vor, die von den Firmen eingehalten werden müssen. Für der FIS wird vorgegeben die Skibreite, dann wird eine Länge vorgegeben vom Ski, eine Mindestlänge. Dann wird vorgegeben ein Radius, der nicht zu unterschreiten ist. Und dann wird noch eine Standhöhe, also Ski, Plottenbindung. Und dann gibt es noch eine Schuhstandhöhe. Die ganzen Parameter müssen momentan eingehalten werden. Und da ist es sehr reglementiert. Also da kannst du nicht aus, da magst du nichts machen momentan. Laut dem österreichischen Skiverband steht es noch in den Sternen, ob die FIS in naher Zukunft Materialveränderungen plant. Doch die Diskussionen laufen bereits auf Hochtouren und man darf auf die Entscheidungen gespannt sein.